Abschnitt 1 aus David Copperfield, Band 4. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Gelesen von Jos van Aken. David Copperfield, Band 4 von Charles Dickens, übersetzt von Julius Seibt. 19. Kapitel: Ich sehe mich um und mache eine Entdeckung. Teil 1. Ich weiß nicht, ob ich innerlich froh oder traurig war, als meine Schulzeit zu Ende ging und die Zeit nahte, wo ich von Dr. Strong Abschied nehmen sollte. Ich war dort glücklich gewesen, hatte große Zuneigung zu dem Doktor und Ansehen und Bedeutung in dieser kleinen Welt. Aus diesen Gründen schied ich ungern, aber aus anderen ziemlich unwesentlichen Gründen freute ich mich. Dunkle Ideen über die neu erlangte Selbstständigkeit, über die Wichtigkeit eines selbstständig gewordenen jungen Mannes, über die wunderbaren Dinge, die ich verrichten wollte und den wunderbaren Eindruck, den ich nicht verfehlen würde, auf die Gesellschaft zu machen, erfüllten mich. So mächtig waren diese Träume in mir, dass es mir jetzt manchmal vorkommt, als hätte ich die Schule ohne Kummer verlassen. Der Abschied hat nicht den Eindruck auf mich gemacht, den andere Abschiede auf mich hatten. Vergebens versuche ich, mich zu erinnern, welche Gefühle ich damals hegte und unter welchen Umständen er stattfand. Aber nichts ist in meinem Gedächtnis geblieben. Ich glaube, die Aussicht auf die Zukunft verwirrte mich. Ich weiß, dass meine Jugenderfahrungen dabei für wenig oder gar nichts zählten und dass das Leben mehr einem großen Feenmärchen, das ich damals gerade las, als etwas anderem glich. Meine Tante und ich hatten manche ernste Beratung über den Beruf, dem ich mich widmen sollte. Seit mehr als einem Jahr hatte ich mich bemüht, eine genügende Antwort auf ihre oft wiederholte Frage, was ich werden wollte, zu finden. Aber ich konnte keine vorherrschende Neigung zu einem bestimmten Gewerbe in mir entdecken. Wenn ich mit einem Male die Schifffahrtskunst hätte erlernen, den Befehl über eine schnell segelnde Flotte übernehmen und eine Entdeckungsreise um die Welt antreten können, glaube ich, wäre ich vollkommen zufrieden gewesen. Aber da ich dazu keine Aussicht hatte, so wünschte ich, einen Beruf zu wählen, der die Börse meiner Tante möglichst schonte und in ihm meine Pflicht zu tun. Mr. Dick hatte jederzeit mit nachdenklicher Miene und überlegsamen Benehmen unseren Beratungen beigewohnt. Er erteilte mir einmal einen Rat, und zwar indem er plötzlich vorschlug, ich sollte Kupferschmied werden. Meine Tante nahm aber diesen Vorschlag so ungnädig auf, dass er nie einen zweiten wagte und sich von da an begnügte, meine Tante erwartungsvoll anzusehen und mit seinem Gelde zu klappern. »Ich will dir was sagen, Trot«, sagte meine Tante eines Morgens um die Weihnachtszeit, »da diese schwierige Frage immer noch nicht gelöst ist und wir uns vor einem irrtümlichen Entschlusse hüten müssen, so wollen wir lieber die Sache ein wenig aufschieben. Unterdessen musst du dich bemühen, sie von einem anderen Gesichtspunkt aus zu betrachten und nicht als Schüler.« »Das will ich tun, Tante.« »Es ist mir eingefallen«, fuhr meine Tante fort, »dass eine kleine Veränderung und ein Blick auf die Außenwelt dir zur Bildung eines richtigen Urteils von Nutzen sein könnte. Was meinst du zu einer kleinen Reise? Wenn du zum Beispiel wieder in deine alte Heimat reistest und das sonderbare Weib mit dem kuriosen Namen besuchtest«, sagte meine Tante und rieb sich die Nase, denn sie konnte Peggotty ihren Namen nie verzeihen. »Vor allem auf der Welt wäre mir das Liebste, Tante«, rief ich. »Nun, das ist schön«, sagte meine Tante, »denn es wäre mir auch lieb. Aber es ist natürlich und vernünftig, dass es dir lieb ist, und ich bin ganz überzeugt, Trot, dass du immer das Natürliche und Vernünftige tun wirst.« »Das hoffe ich, Tante. Deine Schwester, Betsy Trotwood, sagte meine Tante, wäre stets das natürlichste und vernünftigste Mädchen auf Erden gewesen. Du wirst dich ihrer würdig machen, nicht wahr? Ich hoffe, ich werde mich ihrer würdig machen, Tante, das genügt mir. Es ist eine Wohltat, dass das arme, gute Kind, deine Mutter, nicht mehr lebt, sagte meine Tante und sah mich billigend an, denn sie wäre so stolz auf ihren Sohn geworden, dass ihr armes, kleines Köpfchen ganz verdreht worden wäre, wenn noch daran etwas zu verdrehen war. Meine Tante entschuldigte stets ihre Schwäche gegen mich damit, dass sie dieselbe auf diese Weise auf meine arme Mutter übertrug. Aber Trotwood, wie du mich an sie erinnerst. Angenehm, hoffe ich, Tante, sagte ich. Er ist ihr so ähnlich, Dick, sagte meine Tante mit Nachdruck. Er ist ihr so ähnlich, wie sie an dem Nachmittag war, bevor sie zu weinen anfing. Er ist ihr so ähnlich, als er mich nur aus seinen beiden Augen ansehen kann. Wirklich? Sagte Mr. Dick. »Und ist auch David ähnlich«, sagte meine Tante mit Entschiedenheit. »Er ist David sehr ähnlich«, sagte Mr. Dick. »Aber was ich in dir zu sehen wünsche, Trot«, fuhr meine Tante fort, »nicht in physischer Hinsicht, sondern in moralischer, denn physisch bist du ganz gut, ist ein tüchtiger Mensch, ein braver, tüchtiger Mensch, der seinen eigenen Willen hat und Entschlossenheit«, sagte meine Tante und nickte mir energisch zu und ballte die Faust. Und Entschiedenheit und Charakter, Trot, ein starker Charakter, der sich außer mit gutem Grund von niemandem und in keinerlei Weise bestimmen lässt. So wünsche ich dich zu sehen. So hätte dein Vater und deine Mutter sein können. Gott weiß es, und es wäre besser für sie gewesen. Ich gab meine Hoffnung zu erkennen, zu werden, wie sie es wünschte. »Damit du im Kleinen anfängst, allein zu sehen und selbstständig zu handeln«, sagte meine Tante, »lasse ich dich allein reisen. Ich beabsichtigte erst, dich von Mr. Dick begleiten zu lassen, aber bei näherer Überlegung dachte ich, er bleibt hier zu meinem Schutze.« Mr. Dick machte für einen Augenblick ein etwas unzufriedenes Gesicht, bis die hohe Ehre, die wunderbarste Frau auf der Welt unter seinem Schutz zu haben, den Sonnenschein wieder auf sein Gesicht brachte. »Außerdem«, sagte meine Tante, »ist die Denkschrift.« »Ja, ja«, sagte Mr. Dick eilfertig, »ich gedenke, sie sofort fertig zu machen, Trotwood. Sie muss sofort fertig werden, und dann wird sie eingereicht, und dann«, sagte Mr. Dick nach einer langen Pause, »dann wird's eine schöne Pastete sein.« Gemäß dem freundlichen Plane meiner Tante wurde ich bald darauf mit einer hübschen Summe Geld und einem Koffer ausgerüstet und trat nach zärtlichem Abschied meine Reise an. Meine Tante gab mir mehrere gute Ratschläge und viele, viele Küsse und sagte, ihre Absicht sei, dass ich mich etwas umsehen und ein wenig denken sollte. Deswegen empfahl sie mir, auf der Hin- oder Herreise ein paar Tage in London zu bleiben. Mit einem Wort, es stand mir 3 oder 4 Wochen lang vollkommen frei zu tun, was ich wollte, unter der einzigen Bedingung, dass ich mich umsehen und alle Wochen 3-mal schreiben sollte. Ich begab mich erst nach Canterbury, um von Agnes und Mr. Wickfield, in dessen Hause ich immer noch mein altes Zimmer hatte, und dem guten Doktor Abschied zu nehmen. Agnes war sehr erfreut, mich zu sehen, und sagte mir, das Haus sei gar nicht mehr das alte, seitdem ich fort sei. »Sicherlich bin ich nicht der Alte, solange ich nicht hier bin«, sagte ich. »Mir ist, als fehlte mir die rechte Hand, wenn ich dich nicht habe, obgleich damit nicht viel gesagt ist, denn in meiner rechten Hand ist kein Kopf und kein Herz. Jeder Mann, der dich kennt, Agnes, zieht dich zu Rate und lässt sich von dir leiten.« »Jeder Mann, der mich kennt, verzieht mich, glaube ich«, gab sie lächelnd zur Antwort. »Nein, es geschieht, weil du ganz anders bist als alle übrigen. Du bist so gut und so freundlich. Du hast ein so sanftes Gemüt und hast immer recht.« »Du sprichst«, sagte Agnes mit einem lieblichen Lachen, »als ob ich die ehemalige Miss Larkins wäre.« »Ach, es ist nicht recht, mein Vertrauen zu missbrauchen«, antwortete ich und errötete bei dem Gedanken an die blaue Schöne, die mich bezaubert hatte. »Aber ich werde mich dir doch anvertrauen, Agnes. Das kann ich mir nie abgewöhnen. Wenn ich in Ungelegenheiten komme oder mich verliebe, werde ich dir's selbst sagen, wenn ich mich in allem Ernste verliebe.« »Nun, du warst ja immer im Ernst«, sagte Agnes und lachte wieder. »Oh, damals war ich noch ein Kind oder ein Schulknabe«, sagte ich und lachte jetzt auch, nicht ohne mich dabei ein wenig zu schämen. »Die Zeiten sind anders geworden und ich vermute, ich werde gelegentlich einmal entsetzlich ernst machen. Mich wundert es, dass du selbst nicht ernst machst, Agnes.« Agnes lachte wieder und schüttelte den Kopf. »Oh, ich weiß, dass es nicht der Fall ist«, sagte ich, »sonst hättest du es mir gesagt. Oder wenigstens«, ich bemerkte eine leichte Röte auf ihren Wangen, »hättest du es mich erraten lassen.« »Aber ich kenne keinen, der verdiente, dich zu lieben, Agnes. Ein Mann von edlerem Charakter und deiner viel würdiger, als ich bis jetzt gesehen, muss erst kommen, bevor ich meine Einwilligung geben kann. Vor der Hand werde ich ein scharfes Auge auf alle Bewunderer haben und werde von dem Glücklichen sehr viel verlangen. Darauf kannst du dich verlassen.« So hatten wir eine Zeit lang gesprochen, in einer Mischung von gemütlichem Scherz und Ernst, wie wir es durch unser vertrauliches Verhältnis, das wir als Kinder begonnen, gewohnt geworden waren. Aber plötzlich sah mich Agnes an und sprach in ganz anderem Tone. »Trotwood, etwas möchte ich dich fragen, was ich gegen niemand weiter äußern möchte. Hast du eine allmähliche Veränderung in meinem Vater bemerkt?« Ich hatte es bemerkt und mich oft befragt, ob sie es auch gewahr werde. Ich muß es durch meine Miene verraten haben, denn sie schlug sogleich die Augen nieder und ich erblickte in ihnen Tränen. »Sage mir, was es ist«, sagte sie mit leiser Stimme. »Ich glaube, soll ich ganz aufrichtig sein, Agnes, da ich ihn so sehr liebe?« »Ja«, sagte sie, »ich glaube, er schadet sich durch die Gewohnheit, die seit meinem ersten Hiersein zugenommen hat. Er ist oft sehr angegriffen. Oder kommt es mir nur so vor?« »Es ist wirklich so«, sagte Agnes und schüttelte mit dem Kopf. »Die Hand zittert ihm. Er spricht nicht deutlich und sieht verstört aus. Ich habe bemerkt, dass gerade zu solchen Zeiten und wenn er sich am wenigsten ähnlich ist, in Geschäftssachen nach ihm gefragt wird.« »Von Uriah«, sagte Agnes. »Ja, und das Gefühl, es nicht verrichten zu können oder seinen Zustand wider seinen Willen verraten zu haben, scheint ihn so aufzuregen, dass es den nächsten Tag schlimmer geht und den nächsten noch schlimmer, und so wird er zuletzt ganz angegriffen und schwach. Beunruhige dich nicht zu sehr, Agnes, aber in diesem Zustand sah ich neulich abends, dass er den Kopf auf das Pult legte und weinte wie ein Kind.« Sie legte die Hand sanft auf meinen Mund, während ich noch sprach, und einen Augenblick später hatte sie den Vater an der Tür empfangen und stützte sich auf seine Schulter. Der Ausdruck ihrer Gefühle, wie beide mich ansahen, war sehr rührend. Es sprach sich darin eine so tiefe Zärtlichkeit, eine solche Dankbarkeit gegen den Vater für alle seine Liebe und Sorgfalt aus. Ihr Blick bat mich so innig, selbst in meinem innersten Gedanken nicht unsanft mit ihm umzugehen. Sie war zu gleicher Zeit so stolz auf ihn und so zärtlich gegen ihn und doch so teilnahmvoll und so bekümmert und so voller Vertrauen, dass ich ebenso fühlen würde, dass nichts, was sie in Worten ausgedrückt hätte, größeren Eindruck auf mich hätte machen oder mich mehr hätte rühren können. Wir waren bei Doktors zum Tee geladen. Wir gingen zur gewöhnlichen Stunde hin und fanden den Doktor, seine junge Frau und deren Mutter um das Kamin versammelt. Der Doktor, der von meiner Reise so viel Aufhebens machte, als ob ich nach China ginge, empfing mich wie einen geehrten Gast und ließ einen Klotz Holz auf das Feuer legen, damit er bei seinem roten Scheine noch einmal das Gesicht eines alten Schülers sehen könne. Ich werde nicht viel neue Gesichter mehr an Trotwoods Stelle sehen, Wickfield, sagte der Doktor und wärmte sich die Hand über dem Feuer. Ich werde träge und bedarf der Ruhe. Binnen 6 Monaten werde ich von meinen jungen Leuten scheiden und ein ruhigeres Leben führen. »Das haben Sie schon 10 Jahre lang gesagt, Doktor«, erwiderte Mr. Wickfield. »Aber jetzt will ich es wirklich ausführen«, gab der Doktor zur Antwort. »Mein erster Hilfslehrer soll mein Nachfolger sein. Ich mache endlich ernst, und Sie werden bald die Kontrakte abzufassen und uns fest daran zu binden haben, gleich 2 Schelmen.« »Und Sorge zu tragen haben, dass sie nicht betrogen werden, nicht?« sagte Mr. Wickfield, »was gewiss geschehen würde, wenn sie den Kontrakt allein machten.« »Nun, ich bin bereit. Es gibt in meinem Beruf unangenehmere Arbeiten als diese.« »Ich werde dann an weiter nichts zu denken haben als an mein Wörterbuch«, sagte der Doktor mit einem Lächeln, »und an den anderen kontraktlichen Erwerb.« »An Annie.« Als Mr. Wickfield Annie, die mit Agnes am Teetisch saß, ansah, schien sie mir seinem Blick mit so ungewohnter Scheu auszuweichen, dass er auf sie aufmerksam wurde, als ob etwas seine Gedanken auf sich zöge. »Es ist eine Post aus Ostindien angekommen, sehe ich eben«, sagte er endlich nach kurzem Schweigen. »Ja, und Briefe von Mr. Jack Morden«, sagte der Doktor. »Wirklich?« meinte Mr. Wickfield. »Der arme, gute Jack«, sagte Mrs. Markleham und schüttelte den Kopf. »Das abscheuliche Klima! Es ist, als ob man auf einem Sandhaufen unter einem Brennglase lebte. Er sah kräftig aus, aber er war es nicht. Mein lieber Doktor, sein Gemüt, nicht seine Konstitution, riet ihm das Wagnis an.« »Liebe Annie, du musst sicherlich noch wissen, dass dein Vetter nie kräftig war, nie robust, wie sie's nennen«, sagte Mrs. Markleham mit Nachdruck und sah uns nach der Reihe an. »Schon damals, nicht als meine Tochter und er als Kinder den ganzen Tag lang Arm in Arm miteinander herumliefen.« Annie gab auf diese Anrede keine Antwort. »Habe ich aus dem, was Sie sagen, Madame, zu entnehmen, dass Mr. Morden krank ist?« frug Mr. Wickfield. »Krank«, wiederholte der alte Soldat, »bester Herr, er ist alles Mögliche.« »Nur nicht wohl«, sagte Mr. Wickfield. »Nur nicht wohl, allerdings«, sagte der alte Soldat. »Er hat sicherlich schrecklich am Sonnenstich gelitten und am Dschungelfieber und wer weiß an was noch für Krankheiten. Was seine Leber betrifft«, sagte der alte Soldat mit Resignation, »so hat er sie schon bei seiner Abreise von vornherein rein aufgegeben.« »Schreibt er das alles?« frug Mr. Wickfield. »Schreiben, bester Herr«, entgegnete Mrs. Markleham und schüttelte ihren Kopf und ihren Fächer. »Sie kennen den armen Jack Morden wenig, wenn Sie eine solche Frage tun.« »Er etwas sagen? Das gewiss nicht. Eher lässt er sich von 4 wilden Pferden zerreißen.« »Mama«, sagte Mrs. Strong. »Liebe Annie«, sagte die Mutter, »ein für allemal muss ich dich bitten, mich nicht zu unterbrechen, außer wenn du bestätigen willst, was ich sage. Du weißt so gut wie ich, dass dein Vetter Morden sich von jeder Anzahl wilder Pferde zerreißen lassen würde. Warum sollte ich mich auf 4 beschränken?« »Ich will mich nicht auf 4 beschränken. 8, 16, 32 will ich sagen, ehe ich etwas tue, was den Plänen des Doktors schaden könnte.« »Wickfields Plänen«, sagte der Doktor, indem er sich das Kinn strich und seinen Ratgeber reuig ansah, »das heißt unseren gemeinsamen Plänen, ich sagte selbst in den Kolonien oder im Inland.« »Und ich sagte in den Kolonien«, fügte Mr. Wickfield ernst hinzu. Ich wirkte darauf hin, ihn nach den Kolonien zu senden. Es geschah auf meine Verantwortung. »Oh, Verantwortung«, sagte der alte Soldat, »alles geschah in der besten Absicht, mein bester Mr. Wickfield, das wissen wir recht gut. Aber wenn der gute Jack dort nicht leben kann, so kann er dort nicht leben. Und wenn er dort nicht leben kann, so wird er lieber dort sterben, als dass er den Plänen des Doktors zuwiderhandelte.« »Ich kenne ihn«, sagte der alte Soldat und kühlte sich in eine Art ruhiger, prophetischer Agonie mit dem Fächer, »und ich weiß, er wird dort eher sterben, als dass er des Doktors Plänen zuwiderhandelte.« »Nun, nun, Madame«, sagte der Doktor freundlich, »ich bin in meine Pläne nicht so vernarrt und kann sie selbst zunichte machen. Ich kann sie durch andere wieder ersetzen.« »Wenn Mr. Jack Warden wegen schlechter Gesundheit nach Hause zurückkehrt, so kann er in England bleiben und wir müssen uns bemühen, ein besseres und passenderes Unterkommen für ihn hier zu finden.« Mrs. Markleham war so überwältigt von diesem edlen Anerbieten, was sie natürlicherweise gar nicht erwartet oder veranlasst hatte, dass sie nur sagen konnte, es sei des Doktors ganz würdig und mehrere Male ihren Fächer küsste und ihm dann damit auf die Hand klopfte. Dennoch schalt sie ihre Tochter Annie sanft aus, weil sie ihre Erkenntlichkeit für solche ihretwegen einem alten Schulkameraden erwiesene Dienste nicht deutlich genug an den Tag legte, und unterhielt uns mit einigen Einzelheiten über verschiedene verdienstliche Mitglieder ihrer Familie, die würdig waren, auf ihre verdienstlichen Beine gebracht zu werden. Die ganze Zeit über sprach ihre Tochter Annie kein Wort und schlug kein einziges Mal die Augen auf. Die ganze Zeit über hatte Mr. Wickfield sein Auge auf sie geheftet, wie sie neben Agnes dastand. Es schien mir, als ob er gar nicht daran denke, dass ihn jemand beobachte, und als ob er so vertieft in seine Gedanken über sie sei, dass ihn nichts anderes ablenken konnte. Er frug jetzt, was Jack Morden über sich geschrieben habe und an wen. »Nun, hier«, sagte Mrs. Markleham und nahm einen Brief von dem Kaminsims über dem Kopf des Doktors. »Hier schreibt der gute Junge dem Doktor selbst. Wo ist's nur? Ah, leider muss ich Sie benachrichtigen, dass meine Gesundheit sehr leidet und dass ich fürchten muss, mich in die Notwendigkeit gesetzt zu sehen, als einzige Hoffnung meiner Genesung für einige Zeit nach Hause zurückzukehren.« »Das ist ziemlich deutlich, der arme Kerl. Seine einzige Hoffnung auf Genesung. Aber Annies Brief spricht sich noch deutlicher aus. Annie, zeig einmal den Brief her.« »Jetzt nicht, Mama«, bat sie leise. »Meine Liebe, du bist unbedingt in manchen Sachen eine der lächerlichsten Personen von der Welt«, erwiderte ihre Mutter, »und vielleicht am unnatürlichsten in deinem Verhalten gegen die Ansprüche deiner eigenen Familie. Ich glaube, wir hätten gar nichts von dem Briefe erfahren, wenn ich nicht selbst danach gefragt hätte. Nennst du das, Dr. Strong, Vertrauen, meine Liebe? Ich wundere mich über dich. Du solltest anders denken.« Annie brachte zögernd den Brief hervor, und wie ich ihn der alten Dame hinreichte, sah ich, wie die Hand, aus der ich ihn nahm, zitterte. »Jetzt wollen wir die Stelle suchen«, sagte Mrs. Markleham und hielt die Lorgnette vor die Augen. »Die Erinnerung an alte Zeiten, geliebteste Annie, und so weiter, das ist's nicht. Der liebenswürdige alte Proctor, wer ist das? Mein Gott, Annie, wie undeutlich dein Vetter Morden schreibt und wie einfältig ich bin. Doktor heißt's natürlich. Ja, wirklich liebenswürdig.« Hier unterbrach sie sich wieder, küsste ihren Fächer und warf die Küsse dem Doktor zu, der uns in stiller Befriedigung ansah. »Jetzt habe ich es gefunden«, fuhr sie fort. »Du wirst dich nicht wundern zu vernehmen, Annie.« »Nein, gewiss nicht, da sie von jeher wusste, dass er nicht von kräftiger Konstitution war. Was sagte ich eben? dass ich in diesem fernen Lande so viel gelitten habe, dass ich mich entschlossen habe, es um jeden Preis zu verlassen, auf Urlaub wegen Krankheit, wenn es geht, oder wenn der nicht zu erlangen ist, nach gänzlichem Aufgeben meines Postens. Was ich gelitten habe und hier leide, ist unerträglich. Und ohne den raschen Entschluss des besten aller Menschen, sagte Mrs. Markleham, indem sie wieder mit dem Fächer telegrafierte und den Brief zusammenlegte, wäre es mir unerträglich, daran zu denken. Mr. Wickfield sagte kein Wort, obgleich die alte Dame ihn ansah, als ob sie von ihm einige Bemerkungen zu dieser Nachricht erwarte. Er aber beobachtete ein strenges Schweigen und hob die Augen nicht auf vom Boden. Als über diese Sache längst nicht mehr gesprochen wurde und wir uns über andere Gegenstände unterhielten, saß er immer noch so da und blickte nur von Zeit zu Zeit einmal auf, um mit gedankenvollem und finsterem Blick seine Augen auf dem Doktor oder seiner Gattin oder beiden ruhen zu lassen. Der Doktor war ein großer Musikliebhaber. Agnes sang sehr schön und ausdrucksvoll und auch Mrs. Strong. Sie sangen miteinander und spielten Duets, und wir hatten ein ordentliches kleines Konzert. Aber ich bemerkte zweierlei. Erstens, dass, obgleich Annie bald ihre Fassung wieder erlangte und ganz die alte war, doch eine Kluft zwischen ihr und Mr. Wickfield war, die sie ganz voneinander schied. Zweitens, dass Mr. Wickfield ihr vertrautes Verhältnis zu Agnes unangenehm zu sein schien. Und jetzt muss ich gestehen, wurde die Erinnerung an das, was ich am Abend von Mr. Mordens Abreise bemerkt, zuerst in mir wieder wach in einer Bedeutung, die sie nie gehabt hatte und die mich beunruhigte. Die unschuldige Schönheit ihres Gesichtes erschien mir nicht mehr so unschuldig wie früher. Ich misstraute der natürlichen Anmut ihres Benehmens, und wenn ich Agnes neben ihr sah und dachte, wie gut und wahr Agnes war, da entstand in mir der Verdacht, als ob es eine unpassende Freundschaft sein könne. Sie selbst war jedoch darin so glücklich und die andere ebenfalls, dass der Abend so schnell verging, als hätte er nur eine Stunde gedauert. Er schloss mit einem Vorfall, der noch deutlich in meinem Gedächtnis schwebt. Sie nahmen voneinander Abschied und Agnes stand im Begriff, sie zu umarmen und zu küssen, als Mr. Wickfield wie aus Zufall zwischen sie trat und Agnes rasch wegzog. Da sah ich, als ob die ganze Zwischenzeit gestrichen wäre und ich immer noch am Abend der Abreise im Torwege stände, den Ausdruck jener Nacht auf Mrs. Strongs Antlitz, als sie ihm gegenüberstand. Ich weiß nicht, welchen Eindruck das auf mich gemacht hat oder wie unmöglich es mir wurde, wenn ich später an sie dachte, sie mir ohne diesen Blick zu denken und mir ihr Gesicht in seiner alten Lieblichkeit zurückzurufen. Meine Gedanken konnten sich nicht von ihm losmachen, während ich nach Hause ging. Es war mir, als ob ich des Doktors Haus von einer dunklen Wolke überschattet verlassen hätte. In meine Ehrerbietung vor seinem grauen Haupte mischten sich Bemitleidung seines kindlichen Vertrauens auf Leute, die ihn verrieten, und Zorn gegen die, welche ihn beleidigten. Der drohende Schatten eines schweren Verhängnisses und einer großen Schmach, die noch keine bestimmte Form hatte, fiel wie ein Flecken auf das stille Haus, wo ich als Knabe gearbeitet und gespielt hatte. Es machte mir kein Vergnügen mehr, an die ernsten, alten, breitblättrigen Aloes zu denken, die 100 Jahre lang in sich selbst verschlossen blieben, und an den sorgfältig gehaltenen, samtenen Rasenfleck und die steinernen Urnen und des Doktors Spaziergang und den traulichen Ton der Domglocke. Es war, als ob man das stille Heiligtum meiner Knabenzeit zerstört und seinen Frieden und seine Ehre in alle Winde zerstreut hätte. Aber mit dem Wagen kam der Abschied von dem alten Hause, das Agnes mit ihrem stillen Wirken erfüllte, und das beschäftigte ausreichend mein Gemüt. Freilich sollte ich wahrscheinlich bald wieder in dasselbe zurückkehren. Ich sollte noch manchmal, vielleicht noch oft, in meinem alten Zimmer schlafen, aber ich wohnte nicht mehr dort, und die alte Zeit war vorüber. Als ich meine Sachen einpackte, war mir's schwer ums Herz, als ich Uriah Heep merken lassen wollte, der mir so dienstwillig half, dass ich lieblos genug war zu glauben, er sei über meine Abreise sehr froh. Ich verabschiedete mich von Agnes und ihrem Vater und einem nicht besonders gelungenen Versuch, gefasst zu erscheinen, und nahm meinen Platz auf dem Bock der Londoner Landkutsche ein. Ende von Abschnitt 1.